Ein Huhn sitzt in einer Lokomotive und fährt damit durch Fahrtkehr. Umgeh, Bro! Fortnite Gamer! Fortnite Gamer! OMG, Bro! Fortnite Gamer! Hühner fahren Eisenbahn. Und auf Klopapier und Bann wird geschossen, Bro! Die verstecken sich überall. Propat Gaming! Propat Gaming! Propat Gaming! Propat Gaming! Fortnite Gamer!